Zwei rote Rosen, ein zarter Kuss, das ist noch immer der schönste Gruß. Man schickt die Blumen schon am frühen Morgen, das Küssen kannst du bei Nacht besorgen. Zwei rote Rosen, ein zarter Kuss, ist für die Frauen der schönste Gruß. Das ist der Anfang, das ist der Schluss. Zwei rote Rosen, ein zarter Kuss. Zwei rote Rosen, ein zarter Kuss, ist für die Frauen der schönste Kuss. Das ist der Anfang, das ist das Los. Zwei rote Rosen, ein zarter Kuss. Das ist der Anfang, das ist der Schluss. Zwei Wochen.